This is Tiraspol, the capital of the Pridnestrovian Moldavian Republic. This is the next edition of the informational analytic program Pridnestrovia, prepared by the editorial staff, Voice of Pridnestrovia, of the radio PMR. Hi, Vadim Rudomyotov on air. Eine makellose Professionalität oder die makellose. Die makellose Professionalität des Andrei Smolensky. Also, so ist es richtig, eine makellose Professionalität, Geduld ohne Artikel und einen großen persönlichen Mut erfordert. Vom alltäglichen Leben in Transnistrien. Ich arbeite als Nachrichtensprecher bei Radio PMR. Feature von Jörn Klare. In meiner Sendung berichte ich in deutscher Sprache über unser Land. Das Ziel ist es, die Informationsblockade Moldaus zu brechen und der Welt von unserer Existenz zu berichten. Andrei Smolensky ist 28, schlank und kurzhaarig. Es gibt immer noch sehr viele Märchen, Mythen über Transnistrien, dass Transnistrien ein Schurkenstaat ist, ein Absurdistan ist und so weiter und so fort. Freundlich ist er auch und cool und lässig. Ich bin ein Transnistrier, weil ich hier lebe. Aber im Grunde genommen bin ich der Mensch der Erde. Nur wenn sein Lächeln zum Grinsen wird, ist es schwer zu deuten. Das passiert ziemlich oft. Neben wichtigen Gedenktagen und politischen Zusammenkünften berichten wir auch von unserem Präsidenten und unserem Präsidenten und unserem Präsidenten und hier spricht das Radio Pridnestroviens. Seine Stimme. Guten Abend, am Mikrofon Andrei Smolensky. Habe ich das erste Mal vor einigen Monaten in meiner Berliner Wohnung gehört. Hier ist Tiraspol, die Hauptstadt der Pridnestrovischen Moldauischen Republik. Am späten Abend stehe ich allein beim Abwasch. Meine kleine Tochter hat mit dem Küchenradio gespielt und die Sender verstellt. Hören Sie die deutsche Version des analytischen Programms Pridnestrovia um 23 Uhr 45 Minuten nach Greenwich-Zeit auf der Frequenz 6040 MHz. De la un picior de plaie până la o gură de rai, este multă cale și la deal și la vale. Și un car de ani 10, de când viața într-un trece, de când căutăm prin lume cântece și glume, snoave și povești, alese moldovenești. Vier Monate später überquere ich als Fahrgast in einem Mercedes Sprinter mit sechs mir völlig fremden Menschen die ukrainisch-moldauische Grenze. Von Berlin in die Westukraine waren es mit einem ähnlichen Bus und verschiedenen Problemen an verschiedenen Grenzen gut 20 Stunden Fahrzeit. Jetzt kommen noch einmal 10 dazu bis nach Pridnestrovien oder bis zur Pridnestrovischen Moldauischen Republik, kurz PMR. Die PMR ist 200 Kilometer lang und zum Teil nur 2 Kilometer breit und liegt zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Im rot leuchtenden Staatswappen Hammer, Sichel, viele Ähren und ein Sowjetstern. Bekannter, zumindest ein wenig bekannter, ist die PMR unter dem Namen Transnistrien. Draußen flaches moldauisches Land, schlechte Straßen, arme Dörfer und sehr viel Sonne. Drinnen sehr viel Schweiß. Вчера добрый день. В сумках, кроме одежды, оружия, наркотиков, что еще есть? Без нема ничего. Только одежда. Hin und wieder kontrollieren uns selbstbewusste Polizisten mit imposanten Schirmmützen, die gern für alles Mögliche kassieren. Dafür aber nur sehr ungern eine Quittung ausstellen. Nur noch ein paar Stunden bis Tiraspol. Radio Pridnestrovia on the air. Music. Gut 500.000 Transnistrier soll es geben. Sie haben eigene Ausweise, eine eigene Währung, eine eigene Polizei, eine eigene gewählte Regierung, eine eigene Cognac-Fabrik und jede Menge Leninbüsten und Statuen. Und einen eigenen Radiosender, Radio PMR. Pridnestrovische Verkehrsinspektoren bewältigen die schwierigsten und verantwortungsvollen Aufgaben mit Würde. Sie haben ihre Kompetenz, Prinzipientreue, Engagement und Loyalität zum gewählten Beruf und die Pflichttreue bewiesen. Das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen ist eine edle und verantwortungsvolle Tat, die eine makellose Professionalität, Geduld und einen großen persönlichen Mut erfordert. Jetzt befinden wir uns im Zentrum Tiraspols. Eine vierspurige Straße mit überraschend vielen Luxuskarossen. Eine ganze Menge davon haben den Einfassungen der Nummernschilder nach eine deutsche Vergangenheit. Der Verkehr läuft ruhig und diszipliniert, nahezu makellos diszipliniert. André führt mich mit dem federnden Gang eines Turners durch seine Stadt. Die Bürgersteige sind breit und die Laubbäume groß. Die meisten Gebäude sind 3, 4 oder 5 Stockwerke hoch. Quadratische, funktionale Sowjetarchitektur. Alles sehr sauber. Wir sehen hier viele moderne Geschäfte, Computerzentren, Hightech-Technologies, viele Fotoateliers, viele schöne Mädchen, viele Frisursalone. Meine Frau arbeitet auch in einem Frisursalon. Also für diejenigen, die das hören, wenn Sie eine transnistrische Frisur bekommen möchten, bitte herzlich willkommen nach Transnistrien, nach Pridnestrovien. Meine Frau wird das mit einer einzigartigen Professionalität machen. Никифор, Никифор, Никифор. Nach der Begegnung mit André in meiner Küche hatte ich ihn im Internet gesucht. Wir tauschten ein paar Mails aus, in denen es vor allem um meine Neugier ging und um seine Besessenheit, der Welt von seiner Heimat Transnistrien zu erzählen. Er lud mich ein zu sich, erledigte den dafür notwendigen Papierkram und ich zahle ihm dafür eine Art Reiseleiterhonorar. Hier sehen wir zwei Botschaften von Südossetien und von Abchasien. Das sind die Flaggen, die wehenden Flaggen von diesen zwei stolzen Republiken. Am Eingang eines etwas heruntergekommenen zweistöckigen Hauses hängen über einer kleinen Tür zwei Flaggen. André steht leicht gebückt, weil er an der Hand seine Tochter Lea hält. Lea hat große blaue Augen, blonde Zöpfe und kleine schiefe Zähne. Sie ist 2 Jahre alt und heute ein bisschen krank. Deshalb darf sie nicht in den Kindergarten. Und weil Leas Mama, Andres Frau, sich an diesem Vormittag um die transnistrischen Frisuren kümmern muss, kümmert sich André um Lea. Die kümmert sich aber vorwiegend um mich. Das heißt, sie versucht ständig, mich zu treten oder zu hauen. Ihr macht das Spaß. André auch. Wir haben... Mama da. Weil wir haben die Gemeinschaft für Demokratie und Menschenrechte mit diesen zwei Republiken noch 2006 gegründet. Als diese Republiken noch unanerkannt waren, hatten wir diese Gemeinschaft. Die offizielle Gemeinschaft der nicht anerkannten Staaten gibt es wirklich, sagt André. Ihm ist das sehr ernst, weswegen er Lea aus den Augen verliert, die um ihn herumschleicht und mir in die Kniekehlen boxt. Auch wenn Transnistrien sehr real ist und eigentlich alles hat, was ein richtiges Land braucht, fehlt Anerkennung. Etwas, das Südossetien und Abchasien mittlerweile zumindest vom großen Bruder bekommen haben. Aber nachdem Russland sie anerkannt hat, sind diese Botschaften immer noch in Tiraspol geblieben. Es sind hier die einzigen diplomatischen Vertretungen. Sicherlich ist es schwierig, in so einem nicht anerkannten Land zu leben, weil man viele Probleme mit Papieren hat. Man muss alles beglaubigen lassen, entweder in Moldova oder in anderen Staaten, dass diese Papiere wirklich existieren, dass es wirklich der Mensch, die Person ist, die in diesen Papieren steht. André schaut wieder zu den beiden, in diesem Moment eher schlaffen als stolzen Flaggen. Sein Blick ist dankbar. Es ist schon ein Traum, ein Ziel, ein Wunsch, dass Transnistrien von der internationalen Weltgemeinschaft anerkannt würde. Nun, alles begann damit, dass ein Tiraspoler Arzt am 4. November 1984 zu meiner Mutter Praskovia gesagt hat: Glückwunsch, ein kerngesunder Junge. An diesem Tag erschien ein Funken Leben in dieser grenzenlosen Welt. Und dieser Funke Leben bekam einen alltäglichen sowjetischen Namen, Andrei. Die Hymne. Wir rühmen dich, Pridnestrovien. Sie wird in den drei Landessprachen Russisch, Ukrainisch und Moldauisch gesungen. Wir singen die Lobpreisung Pridnestroviens, die Hymne der Pridnestrovischen Moldauischen Republik, in Aufführung von Smolensky Andrei. Wir singen die Lobpreisung Pridnestroviens, wo die Freundschaft der Nationen stark ist. Wir sind unserem Land eng verbunden, mit großer Liebe, mit großer Liebe. Lasst uns die Gärten und Fabriken preisen, die Siedlungen, Felder und Städte. Große Anstrengungen wurden in sie gesteckt, zum Wohle des Mutterlandes. Tragen wir den Namen des stolzen Landes durch die Jahre. Der Republik der Freiheit sind wir treu ergeben. Genauso wie der Wahrheit. Während die normalen Kinder im Hof oder im Stadion spielten, trichterte sich der kleine Smolensky Deutsch ein. Andere sammeln Briefmarken oder Aufkleber von Radiosendern. Ich sammle neue Wörter zum Beispiel. Naja, Deutsch wurde zunehmend zu meiner zweiten Muttersprache. Ein Geräusch, das ich so nicht kenne. Artillerie. Ich glaube, das sind die Militärübungen. Lea nutzt die Ablenkung und versucht es bei mir lächelnd mit ein paar heimtückischen Tiefschlägen. Der Vater schreitet ein. Endlich. Ich, als transnistrischer Patriot, Andrei Nikolaevich Smolensky, möchte ein objektives, unvoreingenommenes, aufrichtiges Bild über meine Heimat vermitteln, damit die Leute in Deutschland wirklich verstehen, dass Transnistrien kein schwarzes Loch ist, wovon sich ihr Landsmann Herr Jörn Klare jeden Tag überzeugt. Das schwarze Loch. Ein transnistrisches Trauma. Der Pressedienst des Außenministeriums Pridnestroviens veröffentlichte auf der offiziellen Webseite des Amtes die Erklärung über die Fernseh- und Radioreportage der Deutschen Welle unter dem Titel Schmuggel Hochburg Transnistrien im Visier des Zolls. Der Bericht wurde auf YouTube veröffentlicht und darin wurde behauptet, dass alles Mögliche über die Grenze zwischen der Ukraine und Pridnestrovien illegal transportiert wird, einschließlich Drogen und Waffen, dass hier eine illegale Durchfuhr floriert. Die wichtigste Schlussfolgerung der Autoren der Reportage lässt die Zuschauer in die Zeit zurückbringen, als viele europäische Medien Pridnestrovien als ein schwarzes Loch beschrieben hatten. Der Sprecher einer EU-Mission, die sich mit den Grenzen Transnistriens beschäftigt, erklärte dazu sinngemäß, dass an den transnistrischen Grenzen wohl nicht mehr, sicher aber auch nicht weniger geschmuggelt wird als in der gesamten Region üblich. Andrei, seine Frau Jana, Tochter Lea, Katze Sonja und Hund Keks leben in einer etwas heruntergekommenen Drei-Zimmer-Wohnung aus der Blütezeit der Sowjetunion. Ob Tag oder Nacht, es ist heiß, sehr heiß. Alle tragen so wenig Kleidung wie möglich und schwitzen dennoch ununterbrochen. Familiäre Saunastimmung mit Weckdienst im Morgengrauen. Der Alltag der Familie Smolensky ist eher von Dynamik als Ordnung geprägt. Mir gefällt das. Nur die Küche ist zur Hälfte renoviert. Ich schlafe in Andrejs Arbeitszimmer im Gästebett. Daneben steht eine schiefe Schrankwand, auf einem Tisch ein alter Computer und ein Mikrofon. Hier spricht Andrei jeden Nachmittag die Nachrichten, nimmt sie auf und schickt sie übers Internet seinem Sender. Ich muss aufpassen, weil du alles aufnimmst. Wir haben KGB. Der so legendäre wie gefürchtete sowjetische Geheimdienst. Wirst du nicht beobachtet in deinen Auslandskontakten? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wieso nicht mehr? Früher, unter dem Smirnov-Regime, hatte ich schon einige Kontakte mit KGB-Leuten, weil sie wollten wissen, wer kommt, was wollen hier die Ausländer machen. Aber jetzt unter Schewtschuk, unter dem neuen Präsidenten, ist alles meiner Meinung nach liberaler geworden. Das ist ein offizielles Statement. Hat man versucht, dich anzuwerben? Einmal. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe dafür keine Zeit und keine Lust. Der KGB zählt nicht zu Andrés Lieblingsthemen. Wir sitzen an einem Sandstrand des Dniester mitten in der Stadt. Der Fluss entspringt in den Karpaten und mündet im Schwarzen Meer. Der Fluss war und ist die Grenze. Die Grenze zwischen Transnistrien und Moldawien, unter Ausnahme von der Stadt Dendere. In Tiraspol ist er knapp 100 Meter breit, trüb und träge. Hinter uns lagert eine Großfamilie um eine Picknickdecke mit fetten Fischen, sauren Gurken und süßen Kuchen. 3 Meter weiter füttert sich ein junges Liebespaar mit tiefen Blicken und zarten Küssen. Eine alte Frau führt ihre Enkelin im Schwimmring an der Hand ins lauwarme Wasser. Ein Kraftsportler in Badehose macht auffällig unauffällige Bewegungen, die zeigen, dass er lange und hart trainiert hat. Alles wie früher, sagt Andrei, wie in der Sowjetunion. Auf dem geteerten Gehweg etwas weiter hinten versucht ein alter, blinder Mann auf einem Hocker gebeugt, seine Rente aufzubessern. Der Hauptsinn dieses Liedes war, dass er allen wünscht, dass die Träume von Menschen in Erfüllung gehen. Ich bin gerührt. Andrei zieht mich weiter. Wir befinden uns in der Gedenkstätte des Ruhmes. Hier ruht die Asche von den gefallenen Soldaten. Das waren die Soldaten des großen Vaterländischen Krieges, des Afghanischen Krieges, als es noch die Sowjetunion war. Wir stehen auf einem offenen Platz, einen Steinwurf vom Flussufer entfernt. Ein pompöses Relief zeigt heroisch kämpfende Sowjetsoldaten. Daneben eine Gedenktafel mit vielen Namen und eine ewig flackernde Flamme. Etwas weiter steht auf einem Sockel ein altertümlicher, frisch lackierter sowjetischer Panzer. Vor diesem Hintergrund arrangiert ein hektischer Fotograf eine träge Hochzeitsgesellschaft für ein Erinnerungsfoto. Der Bürgerkrieg wurde eine Tatsache am 19. Juni 1992. Um 17.25 Uhr haben die Benderier, die sich im Stadtzentrum befanden, eine starke Schießerei gehört. So haben für die Benderier die tragischen Ereignisse des Freitages des 19. Juni begonnen. Die Realität der Stadt Benderi bestand an jenen Tagen aus dem Klirren der Panzerraupen, aus dem Gewehrlärm und den Stößen der Maschinenpistolen, aus Stöhnen und Schreien vor dem Tod, aus Widerscheinen der Brände, aus den mit Klang geschlagenen Fenstern, die noch gestern das einfache und friedliche Leben widerspiegelten, aus dem die Seele zerreißenden Dialog der Sohlen der Flüchtlinge mit dem Brückenasphalt, aus dem wütenden Kosaken »Hurra« zur Antwort auf das Feuer. Das große Weinen hing über Bendery. Вот. И в итоге 92-й год показал, что вот для меня это родина, вот эта маленькая, небольшая полоса земли. Das Jahr 1992 habe ihm gezeigt, dass dieser Streifenland hier seine Heimat ist, sagt Igor Nebegalowa. Er sucht die im Granit gemeißelten Namen seiner Kameraden. Der Oberst einer Einheit von Schwarzmeerkosaken ist 47 Jahre alt, sehr kräftig, sehr kompakt. Dazu kommt ein bestimmender Blick und ein buschiger Schnauzbart. Nebegalowa ist ein Bilderbuch-Kosake. Если исходить из этого, то последние, я говорю, семь поколений это здесь живут. Seit sieben Generationen ist seine Familie hier. Понятие родина это Советский Союз. Er liebt das Land, obwohl. К сожалению, его нет сегодня на карте земного мира, но. Obwohl seine gefühlte Heimat die Sowjetunion ist, selbst wenn es diese längst nicht mehr gibt. Aber seine Heimat könne man sich eben nicht aussuchen, sagt er. Für einen Kosaken sei sie dort, wo die Vorfahren aufgewachsen und begraben sind. Früher war Nebegalowa ein zufriedener Bürger der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik, sagt er. Dann wurde er zu einem offiziell anerkannten Bewahrer Transnistriens. Мы помним, что все началось, говорю, после того, когда начал разваливаться Советский Союз. Die Probleme hätten nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 begonnen. Die neue Republik Moldau machte das dem rumänischen sehr ähnliche Moldauisch mit seinen lateinischen Buchstaben zur offiziellen Landessprache. Selbst der Anschluss an Rumänien war eine ernsthafte Option. Основной государственный единый язык. Die Menschen in Transnistrien aber waren und sind traditionell vorwiegend ethnische Russen und Ukrainer, die sich das nicht gefallen lassen wollten. Also gründeten sie mit der PMR ihren eigenen Staat, womit wiederum die Moldauer ganz und gar nicht einverstanden waren. Als sie nicht mehr miteinander reden wollten, fingen sie an, aufeinander zu schießen, was mehr als 1000 Menschen das Leben kostete. Nebegalowa war damals 27 Jahre alt und vom ersten Tag an mit der Waffe dabei. Als im August 1992 der General der 14. russischen Armee, Alexander Iwanowitsch Lebed, öffentlich andeutete, er könne seine Panzer in Bewegung setzen, sodass seine Soldaten morgens in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol frühstücken, zu Mittag in der moldauischen Hauptstadt Chișinău und zu Abend in der rumänischen Hauptstadt Bukarest essen würden, war ganz schnell Ruhe. Seitdem gelten die Russen zumindest den Transnistriern als Friedenstruppe. Дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый калибри любил нас. Wir gehen jetzt zum hauptstädtischen lokalen Markt, wo die Leute aus Transnistrien, meistens aus nahegelegenen Dörfern, ihre Produkte verkaufen. Von der Gedenkstätte zum Markt sind es nur ein paar hundert Meter. Und ich würde allen empfehlen, nach Transnistrien zu kommen, wenn sie wirklich gute Tomaten, gute Gurken essen wollen. Betontische voll mit Eiern, Gemüse, Obst, Honig unter einem hohen Blechdach von der Größe einer Turnhalle. Es gibt auch eine Fleisch-, eine Fisch- und eine Milchhalle. Dazwischen Stände mit billiger Kleidung aus China, Konserven und Drogerieartikeln aus der Ukraine. Die meisten Verkäuferinnen sind kräftige Frauen in bunten Arbeitskitteln. Wolf, das ist mein Freund aus Deutschland. Wolf, er ist ein echter Deutscher. Möchtest du ihn kennenlernen? Ja. Wolf! Ich habe schon so viel getroffen hier heute. Er bevorzugt das Leben in Transnistrien, statt in Deutschland zu leben. In Deutschland ist so langweilig. In Deutschland weiß ich, was morgen ist, was nächstes Jahr ist, was bei meinem Todestag ist, das weiß ich alle. Hier weiß ich nächste Minute nicht, was hier passiert. Wolf ist Mitte 50. Er ist Studiendirektor in Deutschland und schon lange wegen eines schweren Krebsleidens krankgeschrieben. Seit 7 Jahren lebt er mehr oder weniger in Transnistrien. Während er erzählt, schweift sein Blick umher und bleibt hin und wieder am Po einer schönen Frau hängen. Man kann mit allen Körperteilen hier tätig sein. Auch sein Grinsen ist sehr breit. Vor allem aber ist es schief. Also meine wir müssen uns treffen, damit ich hier... Ich will hier diesen Pass haben, diesen Transnistrien-Pass. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Er ist der einzige Deutsche, der transnistrische Staatsbürgerschaft annehmen möchte. Wenn ich den habe, trete ich in die neue Partei ein, von Schuftschuk. Er macht ein bisschen gegen Korruption und so weiter. Ich glaube, er ist der Beste, den man hier so erwarten kann. Es gab nur einen. Ja, einen 20 Jahre. Ja. Also die oben, die leben wie die Maden im Speck und noch mehr. Wie die Maden im Kaviar. Ja, das ist wahr. Aber es wird sich was ändern, das glaube ich bestimmt. Zumindest, wenn ich in der Partei bin. Wolf muss weiter. So, jetzt muss ich gehen. Okay, jetzt habe ich hier genug geschwafelt. Jetzt muss ich gehen. Durch diese kleine Führung haben Sie, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, einen internen, kurzen Einblick in das Leben des lokalen Marktes bekommen. Wir befinden uns jetzt vor dem Zentralkomitee der Pridnistrowischen Kommunistischen Partei. Wir sehen jetzt eine rote Tür mit einem roten Schild und der PMR-Fahne. Andrei will mir eine Frau vorstellen. Diese Frau müsse ich unbedingt kennenlernen, wenn ich dieses Land verstehen will. Öffnen Sie bitte die Tür und... Вы знаете, моя национальная идентичность – это гражданин Советского Союза. Надежда Бондаренко ist Mitte 60, sehr schlank und sehr agil. Sie hat Hosen an. Мы должны сказать, что Советский Союз существует. В будущем он должен быть восстановлен, потому что это, во-первых, экономическая необходимость, во-вторых, внутренняя потребность. Ihre nationale Identität ist sowjetisch, sagt auch sie, weil die Sowjetunion rein rechtlich immer noch existiert. Быть советским офицером, работником милиции, это означает, знаете, это не профессия, это образ жизни. Ihr Leben als Majorin der Sowjetmiliz war ihre schönste und beste Zeit, sagt sie. В любое время дня и ночи. Auch mitten in der Nacht hätte man zu ihr kommen können und sie war bereit, gegen wen auch immer zu kämpfen für ihr Land. Doch die mächtige und, wie sie sagt, wunderbare Sowjetunion hat sich einfach aufgelöst und sie, Bondarenko, verraten. Любой правонарушитель это знал, что против него не какая-то там женщина слабосильная, что против него в моем лице стоит советское государство. In den Parteiräumen gibt es viele Lenins und auch ein paar Stalins in Stein, Ton, Bronze und in Öl. Mittendrin Bondarenko. Neben ihr sitzt eingeschüchtert ihr Vorgesetzter, der erste Sekretär der transnistrischen Kommunisten. Er möchte auch etwas sagen, nämlich dass sie für das Volk arbeiten und dass das Brot 50 Jahre lang 50 Kopeken kostete. Dann linst er rüber zu Bondarenko und holt lieber erstmal Limo für alle. Als der Bürgerkrieg in Transnistrien begann, war Bondarenko am Polarkreis in der Taiga stationiert. Sie erkannte die historische Dimension, erkannte, dass es, wie sie sagt, hier darum ging, die allerletzte sowjetische Republik zu verteidigen. Und so machte sie sich mit Gleichgesinnten auf den Weg, um für ihre Ideale zu kämpfen und zu sterben. Очень многие россияне сочувствовали приднестровцам именно для того, чтобы защитить последнюю, по их мнению, советскую Allerdings kam sie zu spät. Die Kämpfe waren bei ihrer Ankunft schon wieder eingestellt. Dass sie für ihre Ideale nicht gestorben ist, muss ihr, so mein Eindruck, eine Zeit lang etwas peinlich gewesen sein. Нас не устраивала его политика, в частности внутренняя политика. Он отдал на приватизацию. Zwar habe die PMR überlebt, betont sie, nicht aber der Kommunismus. Igor Nikolajewitsch Smirnov, der das Land von 1990 bis 2011 regierte, hat so gut wie alles privatisiert und im eigenen Clan verteilt. Bandarjenka hat dagegen protestiert und landete dafür auch mal im Gefängnis. Als Smirnov nach gut 20 Jahren an der Macht die Wahlen Ende 2011 verlor, waren alle Beobachter und wohl auch er selbst überrascht. Vermutlich hatte er es nicht mehr für nötig gehalten, die Ergebnisse wie gehabt zu manipulieren. Als es dann zu spät war, soll er sich sehr geärgert haben. Die Russen hatten von ihm ohnehin genug, zumal einer der Söhne Smirnovs mit zig Millionen Rubel, die Moskau zur Unterstützung der transnistrischen Rentner überwiesen hatte, nach Zypern durchgebrannt war. Um unnötige Unruhe, vielleicht sogar einen Putsch zu vermeiden, wurde Smirnov von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Radio Pridnestrovje on the air. Music. Ici Tiraspol, la capitale de la République moldave Pridnestrovienne. C'est la version française de l'émission informationnelle analytique Pridnestrovie, effectuée par la rédaction La Voix de la Pridnestrovie et de la radio de la RLP. Bonsoir. Hier ist Tiraspol, die Hauptstadt der Pridnestrovischen Moldauischen Republik. Im Souterrain des Hauses des Staatlichen Dienstes für Verbindung, Informationen und Massenmedien liegt das große Büro von Radio PMR. Hier arbeiten eine Chefredakteurin und ein gutes Dutzend meist weibliche Angestellte an modernen Flachbildschirmen. Die identischen Abstände zwischen ihren sehr aufgeräumten Schreibtischen hat sicher jemand exakt bemessen. Die Gesichter sind ernst, der Umgangston freundlich. Die Belegschaft des staatlichen Rundfunks der PMR arbeitet jeden Tag daran, nicht nur die Informationen mitzuteilen, sondern auch die Informationsblockade der Feinde zu durchbrechen, sowie über Pridnestrovien für die Hörer auf der ganzen Welt aus erster Hand zu berichten. Hören Sie das Radio der Pridnestrovischen Moldauischen Republik. Wir arbeiten für Sie. Andrei ist für die Verbreitung der schönen transnistrischen Wahrheit in deutscher Sprache zuständig. Kollegen senden in die englische und französische Welt. Im kargen Eingangsbereich stehen zwei zusammengeschraubte Aufnahmestudios, jeweils kaum größer als eine Telefonzelle, aus denen auch live gesendet wird. Im Garten parkt ein Übertragungswagen aus der Brezhnev-Zeit. Am 15. September 2003 beschloss meine Mutter, meinem Vater Nikolai über Radio PMR zum Geburtstag zu gratulieren. Sie rief an, sagte die Grüße und alle waren zufrieden. Während des Anrufes sagte man ihr, dass sie einen Gutschein für ein Essen in einem Tiraspoler Café gewonnen hätte. Zwei Wochen später ging ich zum Sender, um das Geschenk abzuholen. Die Höhe des Gutscheins war allerdings zu gering, um meine Fressgelüste zu befriedigen. Stattdessen erkundigte ich mich, ob sie Leute bräuchten, die Deutsch beherrschen. Man schickte mich zu unserer geehrten Chefredakteurin. 1200 transnistrische Rubel im Monat, umgerechnet etwa 100 Euro, verdient Andrei für den Halbtagsjob als Übersetzer und Sprecher der deutschen Nachrichten. Das ist mehr, als ein Lehrer in Transnistrien bekommt, aber nicht genug für ihn und seine Familie. Obwohl seine Frau Jana auch arbeitet, hat Andrei meist noch irgendeinen Zweit- oder Drittjob. Am liebsten würde er vielen deutschen Besuchern seine Heimat zeigen. Aber ich will betonen, die Übersetzer und Dolmetscher sind cool. Der Staat sollte sich um würdige Löhne für alle Schichten der Bevölkerung kümmern, damit alle arbeitenden Leute zufrieden sind. Jana hat Andrei am Morgen einen Einkaufszettel mitgegeben. Im Lebensmittelgeschäft neben ihrer Wohnung gibt es so gut wie keine westlichen Produkte. Die Regale sind voll mit ukrainischen Waren. Alles schön bunt. Es riecht nach Reinigungsmittel. Neben der beeindruckend großen Auswahl an Wodkaflaschen stehen zwei junge, ausgesprochen reizende Verkäuferinnen mit dezentem Make-up und auffälligen Push-ups. Sie sind Schwestern. Andrei trägt wegen der Hitze am Oberkörper anstelle eines T-Shirts nur ein kleines Holzkreuz um den Hals und dazu sein makellos breites transnistrisches Lächeln. Sehr charmant das alles. Die jüngere der beiden ist 17 Jahre alt. Sie hilft heute der Schwester und studiert ansonsten als ehemalige Musterschülerin Gaswirtschaft am Polytechnischen Institut. Ein Beruf mit Perspektive sei das Wichtigste, sagt sie. Ihre Eltern leben und arbeiten in Moskau. Ihr Bruder ist in England. Er habe einen rumänischen Pass und ist damit EU-Bürger, weil das heutige Staatsgebiet der Republik Moldau und damit offiziell auch Transnistriens von 1918 bis 1940 zu Rumänien gehörte. Deswegen können die damals hier Geborenen und auch ihre Nachkommen ganz legal die rumänische Staatsbürgerschaft beantragen. Wem die dafür nötigen Dokumente fehlen, kann aber auch einen gut gefälschten rumänischen Pass für rund $2,500 kaufen, einen russischen für 1.500 oder einen ukrainischen Pass für $700. Я знаю, которые хотят и которые уже находятся за пределами Приднестровья. Sie kenne viele, sehr viele Leute, die ins Ausland wollen oder schon da sind. Hier würden die Löhne nicht den Preisen entsprechen. Зарплатам, которые люди получают здесь, и нереально. Sie will auch weg. Auf jeden Fall. Песня для радиоэфира, вот она готова. Ни одного плохого слова и припев попсовый. И пусть попробуют ко мне только потом придраться. Мол, это не подходит по формату нашей станции. Я ни одной запретной темы в тексте не затронул. Не противоречил. Wir gehen in die Disco, mein Wunsch. Die Uniformen der jungen Bedienungen bestehen aus schwarzen Schuhen, schwarzen Jeans und schwarzen Poloshirts. Eifrig tippen sie Bestellungen in kleine digitale Handgeräte. An den Wänden und an der Decke hängen große Spiegel. Ansonsten alles schwarz. Lediglich die Bar ist aus glänzendem Metall. Cool soll es sein. Ansonsten das übliche Sehen und unbedingt gesehen werden. Auf der Tanzfläche zappelt ein Italiener mit weißem Haupt- und Brusthaar zur Musik und ringt mit zunehmender Verzweiflung nach Luft und um die Aufmerksamkeit seiner 40 Jahre jüngeren Begleiterin. Security-Typen stehen mit verschränkten Armen am Rand der Tanzfläche. Sie gucken grimmig. Als der Italiener aufgibt, wird es öde und wir gehen. Auch weil André ein schlechtes Gewissen gegenüber Jana hat. Die war nicht so begeistert, als wir uns kurz entschlossen in die Disco verabschiedet haben, während sie Leia ins Bett brachte. Die transnistrischen Frauen sind viel besser als transnistrische Männer. Sie kümmern sich mehr um sich selbst. Sie wollen ihre Schönheit nach außen tragen, nach außen zeigen. Sie sind auch gute Hausfrauen, ich meine, dass sie sehr gut kochen und sich immer um die Kinder kümmern. Wir haben hier eine eher patriarchalische Gesellschaft. Gehen wir, schauen wir Fisch. Also jetzt sind wir in der Fischhalle. Der meiste Fisch kommt aus Odessa hierher. Aber es gibt auch Fischwirtschaften hier in Transnistrien. Und sie verkaufen den Fisch hier. Hier haben wir Karauschen, Karpfen und Wels. Wir planen eine Überraschung für Jana. André will was gut machen, wegen unseres Disco-Abends ohne sie. Ich sag, das ist von heute. Ich sag, 1 Million% 3 Kilogramm. Ein dicker, fetter Wels. André will ihn kochen. Ich soll helfen. Der ist sehr groß. Kriegen wir den verarbeitet? Wir werden ihn auf jeden Fall bearbeiten, schneiden. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man sie bitten, dass sie das ausnimmt. Ja. 177 und 5 Rubel für Schälen. Also 182. Oder? Also nehmen wir. Ja. Also du kannst hier schon ruhig 180 geben. Ja. Ich habe den Preis runter gesenkt. Zurück in Andrejs Küche. Ein großer Fisch. Hast du schon mal gemacht? Du willst? Dann wählst nicht. Aber Karpfen. Also, Jana muss kommen und schauen, was man mit ihm machen kann. Dann soll ich mal Kartoffeln? Ja, ja. Also dieses Messer ist besser. Er reicht mir ein ziemlich stumpfes Messer. Was ist eigentlich die Etymologie des Wortes Kartoffel? Kraft, Teufel. Kraft des Teufels. Es muss in der Welt auch die Leute geben, die Kartoffeln schälen, weißt du? Es muss auch die geben. Ja, das ist unsere Berufung. Andrej schielt zur Gitarre an der Wand. Dann zu mir. Wenn du schälen wirst, kann ich spielen. War nur so eine blöde Idee. In diesem Lied geht es darum, dass es eine schönere Welt gibt, wo die Verwandten und alle Freunde des Sängers sind und ihn lieben. Mama, prišla! Jana kommt von der Arbeit nach Hause. Jana ist tatsächlich überrascht, nur anders als geplant. Wir haben was vergessen. Im Spülbecken liegt noch der große, fette, ganz und gar nicht zubereitete Wels mit seinen großen, bösen Augen. Ich verziehe mich ins Nebenzimmer. Andrej kommt hinterher. Jana meint, wir müssten mit Lea spazieren gehen und Jana wird es machen alles. Sie wird uns anrufen. Ah, müssen Sie mir noch kopieren? Wusste. Wir nehmen Lea mit. Ins Fußballstadion. Ist in Ordnung, Andrej geht zwischen uns. Das Stadion ist 10 Minuten von Andrejs Wohnung entfernt. Eine hochmoderne Anlage für 14.000 Zuschauer, daneben noch ein weiteres, kleineres Stadion und eine riesige Halle, ebenfalls mit einem Spielfeld aus Kunstrasen. Eine Fußballstadt wie ein UFO am Stadtrand von Tiraspol. Hier regiert der FC Sheriff. Eine auch in Brasilien und Afrika zusammengekaufte Mannschaft mit Champions-League-Ambitionen. Sie gehört dem Sheriff-Konzern, dem entscheidenden Wirtschaftsfaktor im Land. Ein ursprünglich auf Im- und Exportgeschäfte konzentriertes Unternehmen, das, daher der Name Sheriff, Mitte der 90er Jahre von zwei Milizbeamten gegründet wurde. Zum rasanten Aufstieg gibt es viele Gerüchte, in denen es um die richtigen Verbindungen, um Korruption, Einschüchterung und Gewalt geht. Zum Sheriff-Konzern gehören, soweit sich das von außen beobachten lässt, mittlerweile eine private TV- und Radiostation und das monopolisierte Internet- und Mobilfunkgeschäft. Und eine marktbeherrschende Supermarktkette, das dominierende Tankstellennetz, eine große traditionelle Cognac-Fabrik, eine Kaviarzucht, ein großes Brotkombinat, die einzige Mercedes-Vertretung weit und breit und zahlreiche andere hochprofessionell geführte Aktivitäten. Ein Teil der Gewinne fließt, so heißt es, direkt und unkontrolliert in den Staatshaushalt. In der Halbzeitpause spielt auch schon mal das offizielle Geheimdienstorchester. Die Ränge sind nicht einmal halb gefüllt, die Atmosphäre sportlich friedlich. Ich erzähle Andrej von einem Treffen mit einem ausländischen Diplomaten am Vormittag in Tiraspol. Ein Vier-Augen-Gespräch, das war seine Bedingung, ohne Mikrofon. Er sprach von lukrativen Geschäftsbeziehungen zwischen eigentlich ja verfeindeten mächtigen Moldauern und Transnistriern. Entscheidend seien aber vor allem die transnistrischen Schulden an Russland, die bei 3 Milliarden Dollar liegen sollen. So lautet die transnistrische Schicksalsfrage, wie lange Moskau überhaupt noch Lust auf dieses kostspielige Engagement hat. Dafür spräche aus russischer Sicht die Tatsache, dass viele Transnistrier ethnisch Russen mit einem entsprechenden Zweitpass sind, dass sich über Transnistrien die Annäherung der Republik Moldau an die EU verhindern ließe und dass man mit Transnistrien bei Bedarf auch die Ukraine ärgern kann. Große Politik also. Abgesehen davon würden es kremlnahe Russen, denen große transnistrische Stahlfirmen gehören, schätzen, hier ungestört Geld waschen zu können. Trotzdem, so der Diplomat, der nicht genannt werden möchte, sei es gut möglich, dass den Russen das ganze teure Theater hier irgendwann reicht. Und dann gehen in Transnistrien ganz schnell die Lichter aus. Andrei schweigt dazu. Jana hat noch eine SMS geschickt. Wir sollen Wein kaufen. Andrei glaubt an Transnistrien und an den 2011 gewählten Präsidenten Jewgeni Wassiljewitsch Schewtschuk. Er glaubt auch an seine eigene Zukunft hier. Ich meine, dass ich ganz oben sein kann, ganz oben in der Partei, in der Führung unserer Republik sein könnte. Ich kann verantwortungsvolle, verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen, die für das Wohlergehen des Volkes sein könnten, dienen könnten, dem Wohlergehen des Volkes dienen könnten. Natürlich sind moralische Werte sehr, sehr wichtig. Aber das alltägliche Brot ist natürlich die Grundlage. Wenn der Mensch satt ist, kann man über Kultur, über Politik, über Wissenschaft reden und so weiter und so fort. Und jetzt verlassen die Leute unsere Republik, weil sie dieses alltägliche Brot hier nicht finden. Wie das mit dem alltäglichen Brot gehen soll, kann Andrei im Moment aber auch noch nicht sagen. Er verspricht, daran zu arbeiten. Jana hat den Fisch super hingekriegt. Ich habe noch nie einen so leckeren Wels gegessen. Ich hatte überhaupt noch nie Wels gegessen. Lea ist auf dem Arm ihrer schönen Mama eingeschlafen und sieht sehr lieb aus. Auch Andrei sieht satt und glücklich und zufrieden aus. Er bietet mir eine Art Au-pair-Stelle zur Betreuung seiner Tochter an. Mittlerweile sagt sie Onkel zu mir. Sie haut mich auch nicht mehr so oft. Ich verspreche, darüber nachzudenken. Jana lächelt. Dieses Lied widme ich meinem neuen deutschen Freund. Das ist das Lied über die Zukunft von Transnistrien. In diesem Lied handelt es sich darum, dass die Nacht, die Kräfte der Nacht immer von der Sonne besiegt werden. Transnistrien lebt jetzt in einem Zwielicht. Es ist nicht Nacht, aber es ist nicht Tag. Irgendwo in der Mitte. Dadurch kennzeichnet sich unsere Lage. Aber die Sonne wird aufstehen über Transnistrien, über Transnistrien. Die makellose Professionalität des Andrei Smolensky vom alltäglichen Leben in Transnistrien. In diesem Lied handelt es sich darum, wie ich, ein einfacher transnistrischer Bursche, mit meiner Familie nach Berlin in den Bezirk Kreuzberg ziehe. Es handelt sich darum, dass ich in diesem Bezirk bei einer sehr gastfreundlichen Familie Klare wohnen werde. Dankeschön. Ein Scherz. Ein makelloser, transnistrischer Scherz von meinem Freund Andrei. Harmlos. Obwohl, kein Lächeln. Nicht einmal ein Grinsen. Ich wende mich an meine weiblichen Fans. Feature von Jörn Klare. Es sprachen Florian Lukas und Andrei Smolensky. Weinen Sie nicht umsonst. Ich habe schon Frauen. Technische Realisation: Rudolf Grosser und Birgit Gall. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Ulrike Thoma. An meine männlichen Fans. Weinen Sie nicht. Ich habe schon Frau. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2013. Die Recherchen des Autors wurden von der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen des Programms Grenzgänger gefördert.